Sein Herz will übernehmen. Sein Herz will übernehmen. Sein Herz will dich übernehmen. Sein Herz will dich übernehmen. Weißt du, sein Herz übernimmt dich gerade. Sein Herz übernimmt dich gerade. Bring dein Herz zur Ruhe, weil sein Herz übernimmt dich gerade. Sein Herz übernimmt dich gerade. Sein Herz übernimmt dein Leben. Sein Herz übernimmt deine ganze Existenz. Sein Herz will dich ganz übernehmen. Weißt du, er will dich ganz. Er will dich ganz. Alles eigene verflüchtigt sich. Er will dich ganz und er übernimmt dich. Weißt du, es ist jetzt gerade da, dass sein Herz dich übernimmt. Sein Herz dich übernimmt. Sein Herz dich übernimmt. Sein Herz dein Kreislauf übernimmt. Sein Herz dich durchpulst. Sein Herz dich durchflutet. Weißt du, sein Herz pumpt, pumpt und pumpt sein Leben in dich hinein. Sein Herz pumpt sein Leben in dich hinein. Öffne dich, mach dich gerade jetzt auf für diese Durchflutung mit seinem Leben. Mach dich gerade auf für die Durchflutung mit seinem Leben. Da ist ein Lebensstrom da, der direkt vom Thron Gottes kommt, direkt aus seinem Herz heraus. Da ist seine Identität drin, da ist sein Leben drin, da ist sein ganzes Sein drin, das dich durchfluten will, das dich durchpulsen will. Ja, sein Herz durchpumpt dich mit seinem Leben jetzt gerade. Mach dich auf und nimm es auf. Da ist so eine Gegenwart seiner Person hier im Raum. Eine Gegenwart seiner Person hier. Lass dich durchfluten. Lass dich übernehmen von ihm. Lass dich gerade übernehmen von ihm. Ha! Da ist Gott da hier. Ist Jesus da? Mitten in unserer Mitte. Jesus ist in unserer Mitte. Jesus ist da. Jesus ist da. Mit seinem Herz, um dich zu durchfluten, dich zu durchströmen. Mit seiner Lebenskraft, mit seinem Leben einfach. Ja, das heißt, ihn zu erkennen ist das ewige Leben. Und er ist jetzt da, du kannst ihn erkennen, du kannst ihn aufnehmen, du kannst ihn in dich aufsaugen, du kannst ihn dich übernehmen lassen. Du kannst dein Leben ihm hingeben, weißt du? Du hast dich zwar schon mal bekehrt, nehme ich an, aber du kannst dein Leben ihm hingeben. Ihn hingeben und sagen, Herr, übernimm mich ganz, ja, ich habe keine Lust mehr auf mein eigenes, übernimm mich ganz, übernimm mein Leben komplett, ja, übernimm jeden Bereich, ja, übernimm meinen ganzen Körper, meine ganze Seele, übernimm alles, ich gebe mich dahinter, übernimm mich mit deinem Feuer, weißt du, da ist sein Feuer im Raum, sein Feuer ist im Raum, ja. Ja, es heißt in Zephania 3, unser Gott ist in unserer Mitte. Ja, ein Held, der rettet. Weißt du, das ist seine Identität, sein Leben. Er rettet, ja, er rettet immer. Er rettet immer und er ist siegreich. Ein Held ist immer siegreich. Er rettet, weißt du, und das ist sein Leben. Er rettet uns. Er hat uns aus der Grube geholt, aber er will dein Leben komplett erretten. Komplett erretten, ja. Jeden Mangel auslöschen, alles irgendwie übernehmen, alles übernehmen, ja. Und er will auch deine Umgebung übernehmen, weißt du. Er ist ein Retter, weißt du, Gott ist ein Retter. Jesus ist ein Retter. Er will diese Rettermentalität an dich weitergeben, ja. Ja, spürst du das? Da ist ein Retterfluss im Raum. Er will retten, er will deine Nachbarn retten, deine Arbeitskollegen, er will dein ganzes Umfeld retten, er will deine Eltern retten, deine Kinder retten. Er will sie alle retten. Weißt du, Gott ist ein Held, der rettet. Ja, er rettet. Er rettet. Ja, indem er uns übernimmt mit seinem Herz. Mit seinem Herz uns übernimmt. Das ist es, ja. Dieser Herzschlag Gottes, der durch deine Existenz pulsiert, der dich pulst, ja. Dieser Herzschlag Gottes, der dich pulst, ja. Dieser Lebensfluss, der dich durchpulst, ja, der raus will auch, der raus will, der ja, einfach Gott raus will aus dir heraus. Ja. Ja. grüße dich heute Abend. Bist du bereit zu kapitulieren, ja? Bist du bereit aufzugeben, ja, dein eigenes aufzugeben, ja, um mein Leben komplett zu nehmen? Bist du bereit? Bist du bereit, mein Leben komplett zu nehmen, ja, und aus meiner Kraft zu leben, aus meinem Selbst zu leben? Bist du bereit dazu? Er fragt dich heute Abend. Wenn du bereit bist, dann winke mal. Winke mal. Vater, sieh unser Herz. Vater, sieh unser Herz. Sieh unser Herz. Herr, wir sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr. Und wir wissen, dass du da bist, dass du unser Leben übernimmst, dass du da bist, Herr. Und dass dein Herz uns liebt, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Und Zephania 3 heißt weiter, er freut sich über uns in Fröhlichkeit und er schweigt in seiner Liebe. Und er jubelt über uns mit Jubel. Kannst du auch jubeln? Kannst du auch jubeln? Weil Gott ist ein Retter, weißt du, Gott ist ein Retter. Er hat es getan, er hat es vollbracht, weißt du. Und er hat dich dargestellt, ja, er hat dich hervorgebracht, ja, und er hat dich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, hat er dich gesegnet, ja, er hat dich gesegnet, ja, und Gott will, glaube ich, heute Abend auch zu uns sprechen, hat schon zu uns gesprochen, aber er will auch noch durch andere zu uns sprechen, ja, wenn du ein Wort hast und jeder von uns hat irgendwas, steht sogar in der Bibel, dann komm einfach vor und gib's weiter, wenn es für jemand speziell ist oder für uns alle, ja, komm einfach vor und gib's weiter. Trau dich. Ich hatte heute Nacht einen Traum, den habe ich inzwischen vergessen gehabt, aber am Lobpreis hat Gott mir wieder vor die Augen geholt. Und zwar, ich war irgendwo in der Landschaft und sah dann am Horizont eine ganz große, fette Rauchwolke. Und immer habe ich gedacht, jetzt muss doch irgendwo das Feuer da zu sehen sein und die Flamme. Aber es war kein Feuer zu sehen und in einem Augenblick kam ein Orkan von Funkenflug auf mich zu, der mich so geflasht hat und da war der Traum aus. Und Gott hat mir jetzt gezeigt, was das bedeuten soll. Also wenn irgendwo ein offenes Feuer ist, dann ist da der Funkenflug, da tanzen die Funken so mehr oder weniger so leicht nach oben. Und Gott sagt, wenn das Erweckungsfeuer ausbricht, dann werden die Funken so stark sein und werden in einem Orkan kommen. Und die werden so kräftig und stark sein, dass sie wieder andere Feuer anfachen können. Gibt es noch mehr, die ein Wort haben? Bin ich ziemlich sicher. Ich habe so eine Fernsehzeitschrift gesehen und ich fand es erstmal so ein bisschen komisch. Und Gott hat mir dann gesagt, die Welt gibt uns jeden Tag so verschiedene Programme, für die wir uns entscheiden können. Und dann hat er mir gesagt, aber wir sollen uns immer für ihn entscheiden, für das Jesus-Programm. Und genau, wir lassen uns einfach nicht ablenken von den weltlichen Programmen, die sie uns immer anbieten, sondern wir schauen einfach auf ihn, auf sein Programm. Genau. Der Jesus-Channel. Und da habe ich das Wort schon länger, dass Jesus sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel herabsteigen und hinaufgehen über den Menschensohn. Und da habe ich gefragt, wieso zuerst herab? Dann habe ich den Eindruck, dass es kommt vom Himmel für uns Salbung ohne Ende. Salbung, Salbung. Immer die Engel fliegen herab und bringen uns die Salbung. Und hinauf nehmen sie all den Rubbish, all den Abfall, all die Schmerzen. Und das alles in Jesus, weil Jesus in uns lebt, ist der Himmel offen und die Engel gehen herab und hinauf. War noch einer, glaube ich. Also ich habe ein Herz gesehen und dieses Herz, wenn man das so nimmt, ist das so knautschig, also das geht wieder auf. Also ist kein hartes Herz, sondern ein weiches Herz. Und dann habe ich gekriegt, dass es vielleicht, ja, da ist jemand, der denkt, oh, ich kann jetzt nicht mehr zum Papa gehen oder so. Und, aber man kann mit allem, was man angestellt hat, umkehren und zum Papa gehen. Und der Papa hat ein weiches Herz und kein hartes Herz. Ich war heute beim Zahnarzt da. War gut. Gott hat mir vorher gesagt, du empfängst für heute Abend auf dem Zahnarztstuhl. Das war gut, ja. Und da jedenfalls hing dann ein Bild mit einem Schmetterling an der Wand. Und da wurde ich so an eine Predigt von Christian erinnert, die er vor einigen Jahren gehalten hat. Der Schmetterling ist ja erst so eine Raube, ich glaube, so hat es damals gesagt, eine Raube. Also jedenfalls ist es so, und dann verpuppt es sich. Und dann ist er dieser Schmetterling. Und ich glaube, Gott sagt zu uns, wir sind keine Rauben mehr. Also du denkst vielleicht noch an die Raubenzeit manchmal zurück und fühlst dich so, aber du bist ein Schmetterling, ja? Du bist ein Schmetterling. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist ein Schmetterling. Du bist ein Schmetterling, keine Raube, keine Raube und auch keine Puppe mehr, ein Schmetterling. Und dann kommt unsere liebe Irma, beginnt den Predigtreigen. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo? Halt es bei euch auch so? Ich höre mich doppelt. Hab nur Wasser getrunken, echt. Ich habe euch Jesaja 60 mitgebracht. Jesaja 60, Vers 2. Da steht, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlender Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich habe es gelesen und dann habe ich mich erinnert, schon ein paar Mal im Lobpreis, als ich so auf Jesus sah und auf das Kreuz schaute, da hat mich das Kreuz so hinweggenommen und ich sah das Licht hinter dem Kreuz. Siehst du das Licht hinter dem Kreuz? Und dann habe ich mich da rein vertieft und dieser Vers heute, ich sah vor dem Kreuz diese Dunkelheit. Dunkel bedeckt die Erde. Weißt du, es sind chaotische Zustände auf der Erde. Es ist Unordnung, es ist einfach Wüste. Wüste vor dem Kreuz. Dunkel. Kannst du es erkennen? Weißt du, in der Welt sind zu viele Menschen, die haben Gott vergessen oder Gott verdrängt und leben gottlos dahin. Und das sind einfach dann, ja, sie sind von dem Fürst der Welt, vom Bösen geleitet und sind zu allem Bösen fähig. Und das ist einfach so, das ist eine Tatsache. Und jetzt kommt unser Aberglaube. Weißt du, hinter dem Kreuz strahlt der Herr auf. Hinter dem Kreuz, weißt du, du und ich, wir sind mit ihm gestorben. Gestorben der Welt und allem Bösen. Du und ich. Langsam könnt ihr wieder freundlich gucken. Weißt du, wir sind hinter dem Kreuz, wir sind auferstanden mit ihm zu neuem Leben, zum Leben im Licht. Wir gehören zur neuen Welt. Er hat uns versetzt in sein Reich, in das Reich des lieben Sohnes. In Christus ist unsere Position zu Rechten Gottes. Zu Rechten Gottes sitzen wir in Christus. Weißt du, dort sind wir positioniert. Jesus Christus hat uns dort positioniert. Er hat uns eins gemacht mit sich. Weißt du, wir in ihm und er in uns. Er hat uns eins gemacht. Wir sind in Einheit dort. Und das ist unsere Ausgangsposition. Und so sind wir zu allem Guten fähig. Du und ich sind zu allem Guten fähig. Wir sind hinter dem Kreuz ganz anders wie vor dem Kreuz. Ganz anders wie vor dem Kreuz. Und Jesus hat uns gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt, genau jetzt, ist diese wichtige Zeit. Weißt du, wir sind im Tal der Entscheidung. Weißt du, alle Menschen sind im Tal der Entscheidung. Und es ist einfach so, von wem zeugen wir? Von wem geben wir Zeugnis? Von Jesus Christus, der in uns wohnt? Von dem Vater, mit dem wir eins sind? Weißt du, er ist nicht wie wir. Wir sind wie er. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Es ist mir so bewusst geworden, wir sind nicht. Er ist nicht wie wir. Er ist nicht wie wir. Sondern wir sind wie er. Und jetzt ist die Frage, wandeln wir würdig dieser Berufung, die Christus uns gegeben hat, Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, wie ist er? Er ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Weißt du, Gott vergilt uns nicht nach unseren Handlungen. Ganz anders wie wir. Weißt du, ich wandle nicht immer würdig. Er vergilt uns nicht nach unseren Handlungen. Wie machen wir das mit den Menschen? Wenn uns ihre Handlungen nicht gefallen. Was machen wir mit den Menschen? Sind wir gnädig und vergeben schnell? Sind wir barmherzig? Also das hat was mit dem Herzen zu tun. Barmherzig. Haben wir Erbarmen mit denen in der Welt? Erbarmen mit denen, die noch ohne Gott leben? So wie er mit uns Erbarmen hatte. Weißt du, er hat gehandelt aus Erbarmen. Er hat gehandelt aus Erbarmen. Er gab sein Leben aus Erbarmen. Wir sind wie er, steht geschrieben. Wir sind wie er. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, hat Jesus gesagt. Und Gottes Herz ist gütig zu Bösen und Undankbaren. Gottes Herz ist gütig zu Bösen und Undankbaren. Er lässt regnen über Dankbare und Undankbare. Sind wir auch so zu den Undankbaren? Oder lassen wir die dann links liegen, die sich bei uns nicht bedankt haben für das Gute, das wir getan haben? Weißt du, ich glaube, dass uns allen noch ein ganz schönes Stück fehlt, dass wir da noch üben können, indem wir es tun, einfach so zu sein wie er und nicht mehr so weitermachen, wie wir waren. Weißt du, er hat unser Herz weiß gemacht, so wie es Marina gesehen hat. Er hat das steinerne Herz rausgenommen und hat uns ein weiches Herz gegeben, sein Herz gegeben. Und darin sind wir wie er in dieser Welt. Und wir müssen uns immer bewusst machen, er ist nicht, wie wir waren. Wie wir waren und uns manchmal noch so benehmen, als wären wir noch. Aber es ist ratsam, uns so benehmen, als das, was wir in Wirklichkeit sind, so wie er. Und uns einfach entscheiden. Weißt du, im Tal der Entscheidung gilt für uns zu entscheiden, wessen Geisteskind bin ich, von wem zeuge ich, wessen Licht strahlt über mir, welche Herrlichkeit, weißt du, es gibt nur eine Herrlichkeit und das andere ist Dunkelheit. Und wenn wir uns bewusst sind, wo wir stehen, was unsere Position ist, wo uns Jesus Christus positioniert hat, dann können wir nur strahlen in Herrlichkeit und ihn widerspiegeln und ihn einfach ausbreiten, damit die Welt sich entscheiden kann. Weißt du, sie sind genau an dem Punkt wie wir. Sie müssen sich entscheiden. Und wenn du Jesus Christus widerspiegelst, der in Wahrheit in dir ist, dann haben sie die Wahl, Tod oder Leben zu wählen, sich zu entscheiden. Die Entscheidung liegt bei ihnen. Aber wenn wir es nicht sind, woran sollen sie erkennen, dass irgendwas anderes ist als in dieser dunklen Welt, dass irgendwo ein Licht scheint, dass irgendwo ein Ausweg ist, dass irgendwo jemand sitzt, der sagt, wenn du dich zu mir kehrst, werde ich dein Geschick wenden. Weißt du, wenn wir rufen zu ihm, wird er unser Geschick wenden. Und es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir rufen, damit die Menschen sich entscheiden. Wir strahlen über uns, strahlt der Herr auf. Der Herr strahlt über uns auf. Der Herr strahlt über uns auf. Weißt du, wir lassen uns nicht ablenken von dem, was in der Welt ist, von den ganzen Angeboten. Wir lassen uns nicht ablenken. Die sind so groß, die sind so laut, die sind so viele, so viele. Aber wir sind positioniert. Positioniert zur Rechten Gottes, eins mit ihm. Sein Herzschlag spüren wir. Weißt du, wenn wir nah bei ihm sind, wenn wir da sind, wo Jesus Christus uns hingesetzt hat, zur Rechten Gottes in ihm, dann spüren wir den Herzschlag, dann spüren wir den Rettergott. Wir spüren den Rettergott, der die Welt rettet. Weißt du, er ist gekommen zu retten und nicht zu richten und ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Weißt du, er hätte schon lang ein Ende gemacht, wenn er nicht geduldig wäre und wenn er nicht wollte, dass jeder die Entscheidung haben kann und dass jeder sich einfach entscheiden darf. Und für das bist du da und bin ich da. Und wir nehmen unseren Stand ein und rufen, lass dich versöhnen mit Gott, er wendet dein Geschick in Jesu Namen. Amen. Ja, 2. Korinther 5, 17. Ja, die, die in Christus sind, sind wirklich eine neue Schöpfung. Weißt du? Jeder, der in Christus ist, ist neu geschaffen aus Gott, neu geschaffen aus ihm heraus, eine neue Schöpfung. Und wie dachte ich vorher, das ist auch nicht so, dass du irgendwie nur einen neuen Anstrich bekommen hast. Ja? Und wenn da irgendwie mal jemand dagegen klopft, dann der erste Anstrich wieder abblättert und doch halt wieder die alte Farbe rauskommt, sondern neu heißt neu. Neu heißt neu. Ja? Und neu geschaffen aus ihm ist das Beste, was uns passieren kann. Neu geschaffen aus ihm heißt, wir haben alles, was er hat und was er auch hatte, als er auf dieser Erde war. Alles. Alles steht uns zur Verfügung. Durch ihn. Alles steht uns zur Verfügung. Ja? Wirklich alles. Und also, die Irma hat vorher schon von der Gnade gesprochen. Und er sagt in 2. Korinther 12, 9, sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Also, weißt du, ob du dich schwach fühlst oder ob du dich stark fühlst, ist für Gott überhaupt kein Problem. Man könnte, wenn man jetzt diesen Satz so auslegt, könnte man auch sagen, wenn du dich schwach fühlst, dann hast du die idealen Voraussetzungen. Ja. Ja, weil es kommt nicht auf deine Stärke an. Es kommt nicht auf deine Stärke an. Es kommt nicht darauf an, wie du dich fühlst, sondern es kommt darauf an, dass du weißt, wer in dir lebt. Ja? Dieses Bewusstsein, weißt du, dieses Bewusstsein, er lebt in dir. Dieses Bewusstsein, dass er es gemacht hat, dass diese Kraft wirklich dir zur Verfügung steht. Der Andreas hat es letztens gesagt, weißt du, er hat vom Heilungsdienst das Beispiel vom Heilungsdienst genommen. Und wenn du im Heilungsdienst bist, dann wird dir bewusst, du kannst es nicht aus deiner Kraft heraus machen. Sondern du musst wirklich vertrauen und dich darauf stellen, dass er gesagt hat, ich heile oder ich benutze dich, ja, aber ich bin es, der heilt. Ich bin es, weißt du, wir legen den Kranken die Hände auf und sie werden gesund, aber eben nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft heraus. Aus seiner Kraft heraus. Alles, was wir tun, passiert aus seiner Kraft oder sollte aus seiner Kraft heraus passieren. Ja, klar, ab und zu tun wir Dinge in unserem Verstand, in unserer eigenen Anstrengung, ja, das wird dann halt eher mühsam, aber wenn wir wirklich auf ihn setzen, wenn wir auf ihn bauen, wirklich uns von ihm leiten lassen und aus ihm heraus die Dinge tun, dann wird es wirklich locker, dann wird es einfach, dann wird es leicht, ja? dann fließt es wirklich so richtig hervor. Und weißt du, auch wenn dein Gefühl dir was komplett anderes sagt, du kannst dich wirklich drauf stellen, ja, und kannst sagen, hey, ich weiß, der in mir lebt, der heilt die Kranken und wenn ich jemandem die Hand auflege, dann wird er gesund werden. Ja? Oder ich weiß, dass der in mir lebt, der hat allen Mangel gestillt und wenn in meinem Leben irgendwo Mangel ist, dann spreche ich zu den Umständen und die Umstände müssen sich verändern. In diesem Bewusstsein, weißt du, gehen wir, in diesem Bewusstsein zu wissen, wer in uns lebt, in diesem Bewusstsein zu wissen, aus wem wir geboren sind, ja, aus wem wir geboren sind. Jeder, der aus Christus heraus geboren ist, ist eine neue Schöpfung und dadurch steht uns alles zur Verfügung. Alles. Also das alte Leben gibt es nicht mehr. Das alte Leben gibt es für uns nicht mehr. Ja? Das ist hinter uns. Hinter uns. Ja? Sondern wir haben das neue Leben. Wir können uns darauf stellen, was er uns verheißen hat, was er uns gesagt hat, weißt du, ein Leben wirklich in Gesundheit, ein Leben in Überfluss, ein Leben ja, ohne irgendwelche Krankheiten, ohne irgendwelchen Mangel, ohne irgendwelchen Sorgen. Ja. Auch ein Leben ohne Sorgen ist möglich. Ja. Werft eure Sorgen auf ihn und er kümmert sich um sie. Ja. Das sind Dinge, die sind sehr einfach, ja, wo man sich dann fragt, wieso tun wir es dann nicht immer? Ja? Ja. Wenn wir uns sorgen, wieso geben wir es nicht einfach ihm ab? Ja? Und wenn es für dich vom Verstand her die banalsten Kleinigkeiten sind. Ja? Aber ihm abgeben, er kümmert sich drum. Ja? Und er ist derjenige, der uns versorgt. Er ist derjenige, der uns leitet, ja? Der uns führt, der uns die Dinge Worte in den Mund legt, ja, oder Eindrücke einfach gibt, was wir tun sollen, wo wir hingehen sollen, ja, was wir machen sollen, Entscheidungen zu treffen, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Weißt du, bitte ihn wirklich drum, dass er dir Weisheit gibt, die richtige Entscheidung zu treffen. Und er macht es. Er macht es. Und all das sind Dinge, die an unserem Verstand vorbeigehen. Ja, du kannst nicht Gott darum bitten, dass er es macht und im gleichen Moment erwarten, dass dein Verstand es völlig kapiert. Das funktioniert nicht. Ja? Sondern du kannst ihn darum bitten, dass er es macht und du wirst vielleicht später verstehen, ja, warum genau das die richtige Entscheidung war. Aber in diesem Moment, wenn du vielleicht durch Herausforderungen durchgehst oder was auch immer kommt, in dem Moment verstehst du es vom Verstand her nicht. Ja, das sind so die Tricks Gottes, ja, wie er deinen Verstand überlistet. Ja, aber tatsächlich ist es so, wenn wir ihn bitten und wenn wir uns wirklich darauf stellen, auf das Bewusstsein, auch zu wissen, uns darauf zu verlassen, ja, dass er wirklich da ist und dass er einen Plan für unser Leben hat, dass er wirklich das Allerbeste vorbereitet hat, dass er wirklich aus jedem Umstand, aus jeder Herausforderung wirklich das Beste rausholt. Darauf können wir uns verlassen. Darauf können wir uns verlassen. Und wir gehen wirklich in diesem Bewusstsein, dass er uns wirklich führt, dass er uns leitet, dass er uns durchträgt. Ja? Er trägt uns. Ja? Weißt du, ja, in unseren Schwachheiten ist er mächtig. Ja, ich weiß nicht, die Maria Brehner hat es, glaube ich, gesagt, ne, wenn du im alten Bund dir die Leute anschaust, ja, ich meine, Mose konnte nicht sprechen, er gestottert hat gesagt, Herr, ich brauche jemanden, der reden kann, ja, da hat er ihm Aaron zur Seite gestellt. Ja. Es gibt einfach so viele Beispiele, wenn du auch im Wort, im Alten Testament oder so nachschaust, also es gibt so viele Beispiele von Leuten, die nicht perfekt waren, also nicht mal annähernd perfekt, ja, also ja, also, aber Gott hat mächtig gewirkt. Das heißt, das sind Zeichen und Beweis dafür, dass Gott dich auf deine natürlichen Fähigkeiten oder gut, er hat dir Fähigkeiten gegeben, aber dass er wirklich nicht darauf angewiesen ist, dass bei dir alles perfekt läuft oder dass bei dir alles perfekt ist. Ja? Und gleichzeitig macht es uns wirklich möglich, indem, dass wir wirklich ihn anschauen, dass wir wirklich verwandelt werden in sein Bild, dass wir immer perfekter werden, dass immer mehr unsere Schwächen weggenommen werden, ja, unsere natürlichen Schwächen. Es sind einfach Dinge, die möchte er verändern, die möchte er verwandeln, ja, dass wir wirklich in diesem Abbild Gottes hier auf der Erde wandeln. Die ist wirklich in seinem Abbild hier, wirklich als reines Gefäß, wo er wirklich voll durchfließen kann, ungehindert durchfließen kann, dass wir wirklich so hier auf dieser Erde wandeln. Ja? Und es ist möglich. Ich meine, es ist möglich. Jesus hat es uns vorgemacht und wir sind wie er in dieser Welt. Ja? Also können wir da wirklich immer weiter wachsen. Ja? Wir können immer weiter wachsen. Ja, im Glauben, wirklich Glauben ist wirklich, Glauben ist die Währung des Himmels. Ja, weil, ich meine, er hat gesagt in 1. Johannes 5, 4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ja? Wer ist aus Gott geboren? Ja? Durch das, dass du Jesus angenommen hast, bist du eine neue Schöpfung und bist aus Gott geboren. Das heißt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und heißt weiter, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Weißt du, du glaubst wirklich an diesen Sieg. Du glaubst an diesen Sieg. Ja? An diesen Sieg wirklich. Es ist ein unsichtbarer Sieg. Ja? Aber er ist real. Er ist real. Und du stellst dich da drauf. Du sagst, egal wo Krankheit, egal wo Mangel noch irgendwo sichtbar ist, du hast den Sieg. In ihm hast du den Sieg. Und du bist geboren wirklich für ein siegreiches Leben. Und du bist dafür geboren, dass dieses siegreiche Leben auch hier auf dieser Erde sichtbar wird. Ja? Dass dieses Leben hier auf der Erde sichtbar wird. Dass wirklich dieses siegreiche Leben, ich meine, ja, das möchte er. Das möchte er, weißt du, er möchte nicht, dass wir auf dieser Erde irgendwie hier rumdümpeln irgendwie, ja, unsicher durch die Gegend laufen, nichts passiert, ja, und am Ende hat nachher ein Himmel kommen und das war's, ja, sondern er hat es ja wirklich vor, ja, er hat's uns vorgemacht, er hat es demonstriert, Jesus hat es demonstriert, als er hier auf dieser Erde war, wie dieses siegreiche Leben aussieht. Und dieses siegreiche Leben haben wir bekommen durch ihn. Und in diesem siegreichen Leben gehen wir, in diesem siegreichen Leben wandeln wir. Ja? Amen. In diesem siegreichen Leben gehen wir. Genau. Ich habe heute eine Stelle gesehen von, das ist im Johannes. Und da spricht Jesus zu einer Menge. Steht, glaube nicht genau drin, wie viele es sind. Aber irgendwie hat er predigt scheinbar was ziemlich hart bei denen ankam. Und er redet vor allem von dieses Jahr, ihr müsst mein Blut trinken und mein Leib essen, um einfach, und dass man aus eigener Kraft nichts erreichen kann. Und dann sagen die Jünger, oder heißt es dann, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Also die waren ziemlich herausgefordert und war scheinbar, also weil ich meine, es waren wahrscheinlich alles gläubige Juden, die kannten, okay, du hältst das Gesetz, du befolgst diese Regeln, du machst das und das und dann bist du gut, dann passt das. Und jetzt kommt Jesus hin und sagt, nee, bringt alles nichts. Ihr müsst entweder, ihr habt mich oder es ist alles nichts wert. Also es war schon wirklich was, wo man Anstoß nehmen kann, wo wirklich eigentlich ihr ganzes System oder ihr ganze Art zu leben auf den Kopf gestellt hätte oder einfach wie den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Und Jesus hat es dann irgendwie gemerkt, aber er war gar nicht so begeistert. Er sprach dann doch, heißt dann im nächsten Vers, da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nimmt ihr Anstoß. Also es hat sich fast schon überrascht, so, ja, daran nimmt ihr jetzt Anstoß, so im Sinne von, ja, dann wartet mal, was noch so kommt. Und es war eigentlich für Jesus, in seinem Bewusst war das einfach so, wahrscheinlich, es war halt einfach die Wahrheit, er hat das wahrscheinlich so rausgesagt, sich nicht viel bei gedacht und gedacht, ja, klar. Und hat dann gemerkt, hey, okay, das geht ja, sie nehmen da richtig Anstoß dran. Und Er reagiert dann, indem er sagt, ja, wenn ihr nun den Sohn des Menschen aufhören seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn, es sei ihm vom Vater gegeben. Also er legt einfach nochmal eine Schuppe drauf. Er sagt einfach nicht, er fährt nicht zurück und sagt, ja, okay, also ich mache jetzt mal halblang, ist ja alles gut, sondern er legt nochmal eine Schuppe drauf. Er sagt, nee, so ist es einfach und lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Und Ja, also er war wirklich gar nicht beeindruckt. Ich meine, heute würdest du vielleicht, oder sind viele dann, dass sie ja sagen, ja, komm doch zurück oder bleib doch, oder das kommt ja später, aber dass man das ein bisschen zurückfährt, ein bisschen relativiert oder in irgendwie schönere Worte packt. Aber Jesus hat einfach gesagt, nee, so ist es, und ist einfach da dran geblieben und hat auch, und das sind ja auch, ist ja wirklich wahr, weil so niemand kann zu Gott kommen in seiner eigenen Kraft. Niemand kann es in seiner eigenen Kraft irgendwie schaffen, sich zu erlösen oder sich zu befreien. Wir brauchen alle Jesus. Und die Jünger haben gemurrt, hieß es. Also denen hat es nicht gepasst, denen hat es nicht gefallen. Die haben gesagt, ja, nee, jetzt habe ich so viel hier gearbeitet, jetzt habe ich mich so viel irgendwelche Gesetze befolgt und jetzt sagt Jesus, dass das alles nichts bringen soll oder so. Und haben dann entsprechend reagiert. Also dann heißt es, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also es sind einfach viele gegangen. Muss man sich dann wahrscheinlich so vorstellen, ich weiß nicht, war wahrscheinlich schon ein Großteil, so 90% vielleicht. Und dann, weil ich glaube, am Ende waren nur noch seine eigenen Jünger da. Und dann muss man sich mal vorstellen, so bis in einem Saal predest vor Leuten und 90% stehen einfach auf und gehen. Ich weiß auch nicht, wie man da reagieren würde, wenn man sagen, ey, jetzt wartet mal oder ich kann euch das alles erklären oder ich fahre meine Rhetorik ein bisschen runter oder wäre bestimmt, wenn Jesus, weißt du, ich muss mir mal vorstellen, Jesus hätte so diese Berater gehabt, die so, ja, PR-Berater oder wie die heißen, die hätten gesagt, hey, jetzt komm, fahr mal runter, mach mal halblang, alles gut. So, weißt du, das wäre nach menschlicher Weisheit war das gar nicht schlau eigentlich. Aber weißt du, ich meine, hatte Jesus das gemacht? Hat Jesus gesagt, okay, jetzt fahre ich ein Stück zurück? Nein, der sprach dann, das heißt dann im nächsten Vers sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Also er hat eigentlich gesagt, ja, wie ist mit euch, wollt ihr nicht auch? Weißt du, Jesus hatte anders gedacht, der wusste, hey, ich bin in der Wahrheit, das ist die Wahrheit, das Wort ist die Wahrheit. Und er hat sich auch nicht gesagt, ja, okay, vielleicht, wenn ich so verpacke, werden die es glauben, oder wenn ich so verpacke, dann kommt so irgendwie durch die Hintertür, dann merken sie nicht, was ich ihnen eigentlich sage und nehmen es vielleicht dann. Nein, er hat gesagt, hey, das ist das Wort, das ist die Wahrheit und dann nimm's oder nimm's nicht. Und hat auch zu denen gesagt, die als alle gegangen sind, waren ja auch enge Freunde eigentlich von ihm. Also er hat ja auch eine Beziehung zu ihnen gehabt, aber hat gesagt, hey, wollt ihr nicht auch noch gehen? Weil ich meine, ich werde nicht zurückfahren. Also ich werde nicht sagen, okay, jetzt mache ich es ein bisschen sanfter oder ich weiß nicht wie. Und er hat halt nicht gebettelt, er hat nicht gesagt, ja komm, hört mir doch zu, hört mich doch aus, ja, ich kann euch da alles erklären. Er hat einfach gesagt, hey, das ist das Wort und auf dem stehe ich, weißt du, und da bleibe ich dran. Und weißt du, es war vielleicht auch, für die Menschen war es nicht angenehm, weißt du, es war nicht angenehm, das zu hören. Es ist nicht angenehm zu hören, wenn dir jemand sagt, hey, all das, was du in deiner eigenen Kraft gemacht hast oder machst, bringt überhaupt nichts, du musst Jesus akzeptieren. Das ist nicht komfortabel, das kommt nicht gut an bei der eigenen Seele. Aber weißt du, es braucht es auch manchmal bei uns, dass einfach so Dinge kommen, die einfach wirklich nicht in unsere Komfortzone gehen, dass so, wenn so Anstöße kommen oder irgendwas, wo wir sagen, oh, das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Aber weißt du, wenn es trotzdem die Wahrheit ist von Gott, dann ist es trotzdem wichtig, dass wir das zulassen, dass wir einfach sagen, hey, okay, nicht nur, weil ich einen Anstoß habe, heißt das nicht unbedingt, dass der andere falsch war. Vielleicht ist es auch bei mir, weißt du, weil ich glaube, Jesus lag in der Stelle nicht falsch, weißt du. Das Wort war hart, aber ich glaube, es musste auch hart sein, weil ich glaube, die Menschen, die da zugehört haben, die haben das auch so hart gebraucht. Das siehst du auch, wenn du siehst, wie Jesus hat mit vielen recht sanft geredet. Er war immer die Liebe, weißt du, Jesus ist immer die Liebe. Aber weißt du, er hat auch vor allem gerade mit denen, die es gebraucht haben, gerade mit den Pharisäern, mit denen hat er ziemlich hart geredet, weil die es gebraucht haben, weil die sonst nicht gehört haben und oder sonst nicht das Wort zu ihnen durchdringen konnte. Und genau, aber es ist einfach, man darf sich da nicht so in dieser Bequemlichkeit verlieren. Immer, ja, ich mache mir alles schön bequem und wenn es der Herr wird, dann muss es auch alles schön angenehm sein für mich. Weißt du, der Herr ist immer Liebe, weißt du, es ist immer die Liebe, was der Herr sagt, aber weißt du, es ist auch nicht immer angenehm. Weißt du, du musst auch ein bisschen diese Toleranz haben, dass es vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm ist, dass es für die Seele nicht immer leicht ist. Aber weißt du, es ist trotzdem so, dass Gott immer da ist und dass Jesus immer erfüllt. Weißt du, es ist nicht so, dass er dich da im Stich lässt und sagt, okay, jetzt musst du halt da durch, sondern er ist ja immer bei dir. Aber weißt du, es, Gott will wirklich, dass wir da an ihm dranbleiben und uns nicht von uns selber quasi aufhalten lassen. Und das war eigentlich auch der Schlüssel bei den Jüngern dann, warum die da geblieben sind. Das heißt nämlich dann im nächsten Vers, als Jesus gefragt hat, ja, wollt ihr nicht auch noch gehen? Heißt es dann, Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Weißt du, die haben nicht gesagt, ja, okay, ich habe es mir überlegt, aber nein, die haben eigentlich gesehen, ja, wo soll ich hingehen? Ich habe alles auf dich gesetzt, ich habe alles auf Jesus gesetzt. Ich kann nirgendwo hin, ich kann nicht zurückfischer werden oder ich kann nicht das und das machen, sondern ich habe alles auf diese eine Karte gesetzt und ich bleibe jetzt auch dabei. Und ich habe auch, er sagt dann auch, warum, er hat gesagt, hey, ich weiß, er spricht Worte ewigen Lebens. Weißt du, er hat gesagt, okay, das, was er sagt, mag hart klingen, mag auch für meine Seele hart sein, aber ich weiß, es ist ewiges Leben, ich weiß, es ist die Wahrheit. Und deswegen bleibe ich da dran und deswegen sage ich lieber, hey, okay, ich gehe da durch und stehe das durch, als dass ich sage, ich bin weg von hier und mach's mir lieber schön bequem in meiner Seele. Und ich glaube, es ist wirklich diese Abhängigkeit von Jesus, die dich auch wirklich dazu bringt, gerade wenn es mal schwer wird, wenn es in der Seele nicht so angenehm ist, einfach dran zu bleiben und einfach an Jesus dran zu bleiben und da weiterzugehen und einfach nicht irgendwie wieder in irgendeine Bequemlichkeit gehen. Und es ist auch, das merkst du auch in, zum Teil ist es wenn man in Religion ist, es oft sich, eigentlich ist, gut, die machen viel, man schafft mehr, aber eigentlich macht man es sich für die Seele einfacher, weil man hat dann oft irgendwie eine Regel, die man sagt, ja, und die wendet man überall an, ja, dieses Gesetz, diese 10 Gebote und wörtlich lege ich die aus und wende sie überall an. Du machst es dir eigentlich einfach, weil das, was du eigentlich nicht machst, ist, dass du zu Jesus gehst, dass du wirklich, dass du die Beziehung mit ihm lebst und dann einfach auch siehst, hey, wie ist das Wort, das genau anzuwenden? Und du hast dann stattdessen dein Gesetz, das du schön befolgst und dann kannst du sagen, okay, ich bin gut und dann ist eigentlich diese Bequemlichkeit. Und weißt du, gerade das möchte Gott nicht und gerade da möchte er, dass wir wirklich auch diesen vielleicht für die Seele oft echt ein bisschen unangenehmeren Weg, aber im Endeffekt wirklich viel erfüllerenden Weg gehen, wo wir wirklich in der Beziehung mit ihm gehen und uns von ihm wirklich füllen lassen und auch einfach da an ihm dranbleiben. Genau. Amen. Ja, stark, ja. Ich habe heute einen Vers aus 2. Korinther 9, Vers 8 mitgebracht. Den hat mir Hadass heute Morgen geschickt und das war so ein schöner Vers. Und den dachte ich, den muss ich an euch weitergeben. Und zwar, der stand in der Passion Translation und ich habe ihn mal auf Deutsch übersetzt. Und da steht, ja, Gott ist mehr als bereit, dich zu überfluten mit jeder Form von Gnade, sodass du genug von allem hast, zu jeder Zeit und in jeder erdenklicher Weise. Er wird dich mit einer Fülle überfließen in allem Guten, was du tust. Genau, das steht sehr viel Wahrheit drin. Und ja, ich möchte ihn jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen, weil da einfach so viel drin steht. Und zwar, da steht, dass Gott mehr als bereit ist. Was heißt das? Er ist wirklich, er steht schon in den Startlöchern, dich mit allem Guten zu überfluten, wie in so einer richtig riesigen Flut, dass du nicht mehr stehen kannst, dass dir wirklich die ganzen Segnungen, die Gott für dich hat, bis zum Kopf stehen und einfach noch drüber, dass du wirklich alles, was der Teufel dir in den Weg legt, das siehst du gar nicht mehr, weil einfach all die Segnungen, die überfluten dich und reißen dir wirklich den Boden von den Füßen weg. Ja, ich glaube so, oder? Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Genau, und dann geht's weiter und er sagt, dass er uns überfluten wird mit jeder Form von Gnade. Also Gott ist nicht irgendwie begrenzt und sagt, okay, ich habe die zwei Arten von Gnade, das ist die eine, die andere. Und jetzt habe ich mal Lust auf die eine, sondern er kennt dich und er weiß, was du brauchst. Und egal, wie es dir geht, wie wir auch schon vorher gehört haben, Gott hat immer das Perfekte für dich. Alles, was du brauchst, bekommst du wirklich bei ihm. Und dann geht's weiter und da steht dann, dass du genug von allem kriegst. Also vielleicht nicht, du kriegst genug von dem einen, aber für das andere reicht es dann nicht mehr, weil du hast ja schon genug von dem einen gekriegt. Also ja, er kann dir ja nicht so viel auf einmal geben, das ist bei ihm unmöglich. Er gibt dir wirklich von allem einfach genug. Genau, und dann geht es weiter zu jeder Zeit. Also das ist egal, wie es dir geht, ob es nachts ist, ob es tagsüber ist. Du kannst wirklich zu ihm kommen. Er hat keine Ruhezeiten oder keine Urlaubszeiten, wo dann eine Mail zurückkommt, ja, ich bin im Urlaub, du erreichst mich dann in 2 Wochen wieder. Sondern wirklich, er ist immer bereit, er ist immer erreichbar. Und das ist wirklich, ja, das, was wir haben dürfen. Und dann geht es wieder weiter in jeder erdenklicher Weise. Also da ist wirklich auch einfach, kommt raus, dass unser Gott grenzenlos ist und dass er nicht auf eine Art beschränkt ist, sondern dass er wirklich unbegrenzt ist. Und dann zum Schluss heißt, er wird dich mit einer Fülle überfließen in allem Guten, was du tust. Und genau in allem Guten, was du tust, also das ist nicht nur, wir sitzen in unserem Stuhl und lassen uns überfließen von seinen Segnungen, sondern dann ist auch an uns rauszugehen und wirklich mit den Segnungen, mit den Gaben, die wir bekommen haben, rauszugehen und ein Segen zu sein wiederum für unsere Mitmenschen. Also da geht es darum, wirklich aktiv zu sein, zu leben, wie es Gott gefällt. Wir beten für Leute, wenn es Freunden nicht gut geht, sagen wir, hey, komm, lass doch eine Gebetsrunde machen und dann wird es einfach besser. Wir können anderen erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, und ich bin sicher, jeder hier hat schon unzählig viele Dinge mit Gott erlebt, die deine Mitmenschen ermutigen. Und Gott ist vielfältig, genau wie ich gesagt habe, und so bist du es. Er hat dir diese Vielfalt reingelegt, diese vielfältigen Weisen, wie er dich segnet, so kannst du auch vielfältig einfach deine Mitmenschen segnen. Genau, und das war ganz cool. Ich war jetzt im Urlaub mit ein paar Freunden und wir hatten so die Diskussion so ein bisschen. Also da hat jemand kam mit Prädestination, also ob es quasi vorher bestimmt ist, ob du gesegnet bist oder weniger gesegnet bist und so weiter. Genau, und irgendwie, also genau, da hatten wir es dann auch von Johannes. Er war ja schon so im Mutterleib, hatte er ja schon den Heiligen Geist. Von daher sind wir irgendwie ein bisschen zu dem Punkt gekommen, das kann es teilweise geben. Aber dann sind wir auch zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich nicht an Gott liegt, ob wir gesegnet sind oder nicht, weil er liebt uns alle und wir sind alle gesegnet, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und dann habe ich so das Bild bekommen, dass wir so ein Topf sind, so ein Kochtopf eigentlich. Und wir können uns entscheiden, machen wir uns einen Deckel auf und stellen uns unter den Regen von Gott. Oder sagen wir, okay, nein, alles, was ich habe, so ist genug und ich kann selber und ich gehe selber auf meine Reisen und mache meinen Topfdeckel zu und lauf weg. Oder sage ich, nee, ich brauche Gott, ich mache einen Topfdeckel auf und dann kriege ich alles. Und dann sind wir so zu dem Schluss gekommen, eigentlich ist es immer eine Entscheidung so. Öffne ich mich für Gott und seine Segnungen und alles, was er für mich vorbereitet hat, oder verschließe ich mich dem einfach? Genau, von daher war das eigentlich auch ganz anschaulich dann. Für die anderen, die wo sich da noch ein bisschen unsicher waren. So, und so können wir wirklich wissen, dass Gott überreich Segnungen für alle vorbereitet hat. Und es liegt nicht an ihm, sondern es liegt an uns. Öffnen wir uns für ihn und sagen wir, ja, hier bin ich, gebrauche mich. Genau, und wenn wir uns eben fürs Gute entscheiden, dann gibt es Frieden, es gibt Ruhe. Wir gehen dankbar in unseren Tag rein. Die Gedanken sind geordnet, es gibt einfach Klarheit in all unserem Denken, ja, was wollen wir heute tun? Es gibt einfach Führung und Gottes Wort ermutigt uns. Und andersrum ist, wenn wir uns einfach nicht für das Gute entscheiden, dann wirken wir gestresst, sind vielleicht beängstigt, sind verwirrt oder entmutigt, kriegen Sorgen, ja, wie wird der Tag werden? Und ach, ich habe so viel und ich krieg's nicht auf die Reihe und irgendwie... Oder auch am Ende fühlen wir uns auch vielleicht ein bisschen verdammt mit, ich habe das schon wieder verkackt oder habe das einfach nicht hingekriegt. Ja, aber dann gucken wir wieder in die Bibel und entscheiden uns für das Gute. Und dann finden wir ja in Römer 8, Vers 1, dass es keine Verdammnis gibt. Und in der Passion Translation ist es wieder so cool übersetzt. Da heißt es auf Englisch, dass the case is closed, also der Fall ist geschlossen. Gott hat ein Urteil gesprochen, er hat mit seinem Hammer auf den Tisch geschlagen und hat gesagt, so, du bist mein Sohn Gottes, der Teufel kann dich nicht mehr anklagen, weil der Fall einfach geschlossen ist. Und die Übersetzung fand ich irgendwie, die hat es auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, okay, so nicht weiter, du bist frei, du bist einfach freigesprochen. Genau, und er will auch, dass wir was tun, und würde er nicht in den Startlöchern stehen und sagen, hey, hier sind deine Segnungen, geh raus in die Welt, dann, also er traut uns das zu. sonst würde er nicht mit all diesen Segnungen bereitstehen. Und er hat uns die Befähigung gegeben. Alles, was wir brauchen, gibt er uns. Und dann mit dem, was wir bekommen haben, können wir handeln. Und er traut uns das zu, weil wir wirklich seine Kinder sind. Und so steht es ja dann auch im Missionsbefehl. Er hätte uns den Befehl nicht gegeben, wenn er gesagt hätte, ja okay, ich sag's einfach mal, klar sind ein paar dabei, ja, für die ist halt nichts. Sondern er hat uns den wirklich gegeben, weil alle wirklich ja, ihn verkünden können. Und er traut uns ins, also er traut's uns zu, sonst hätte er es uns nicht gesagt. Und ja, da kannst du wirklich Gott fragen, wo er dich haben will. Und dann gehst du wirklich raus in die Welt und rockst es für ihn. Genau. Amen. Hallo. Ja. Wir rocken die Welt. Das will Gott. Das will Gott wirklich. Er hat gesagt, geht raus, macht die Nationen zu Jüngern. Das passiert nicht, wenn wir uns stillschweigend irgendwie durchdrängeln. Wir müssen sichtbar sein. 2. Petrus 1, Vers 3. Alles, was für uns wichtig ist, hat er uns bereits geschenkt. Ich sage es nochmal. Es ist eigentlich, den ganzen Abend haben wir jetzt gar nichts anderes gehört. Alles, was für uns wichtig ist, hat er uns bereits geschenkt. Ja, wirklich. Halleluja. Wir haben. Wir haben. Ob wir nun greifen oder ob wir einfach wissen, wir haben. Also das heißt, erst greifen wir, ergreifen wir und dann wissen wir. Vielleicht sagst du jetzt, ja, weiß ja nicht, wie mein Leben aussieht. Das sagt sich jetzt mal so einfach. Aber ich habe das noch nicht, ich spüre es ja nicht. Hatten wir heute auch schon. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist, das, was, wer wir sind, ist versetzt in die Realität Gottes. Dadurch, dass wir Jesus angenommen haben als Herrn. Weißt du, in Vers 5, 2. Petrus 1, steht, darum setzt allen Eifer daran, euren Charakter zu festigen. Ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung das ist. Ich habe mir das mal irgendwann aufgeschrieben. Wir haben alles. Und mir gefällt dieser eine Satz so sehr gut. Gott liebt dich unendlich, hat die Joyce Meyer früher immer gesagt. Aber er liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Ich bin immer so beruhigt, wenn mir der Satz wiederkommt. Er will mich nicht lassen, wie ich bin. Ich bin eine neue Schöpfung. Wir sind alle neue Schöpfungen. Das meine ich nicht. Ich meine in der Seele. Jammern, klagen, gibt's nicht mehr. Naja, sagt man so. Aber manchmal klagen und jammern wir ja doch noch. Aber genau, dann kommt Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis bei denen, die in Christus sind. Wir sind neue Schöpfungen. Weißt du, für mich wird dieser Satz so immer wichtiger, je mehr ich drüber nachdenke, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich denke so oft über den Satz nach. Es ist vollbracht. Er hat alles getan. Und dadurch, dass wir das glauben, dass wir es angenommen haben, dass wir das, was er vollbracht hat, angenommen haben, leben wir jetzt als neue Schöpfung. Als wir sind jetzt nicht mehr die, die noch irgendwie jammern oder klagen müssen, weil wir ja vielleicht nicht hinterherkommen. Es ist vollbracht. Er hat alles getan. Es gehört uns. Wir müssen es nur glauben und annehmen. Weißt du, wenn es noch nicht sichtbar ist, dann darum setzt allen Eifer daran, euren Charakter zu festigen. Wir haben das Wort Gottes. Wir können lesen, wie sollen wir leben. Wir wollen alle in das Ebenbild Christi verändert werden. Alle. Davon bin ich überzeugt. Aber wenn wir nicht wissen, wie war Christus hier auf dieser Erde, wie ist er, wie willst du dann in sein Bild verwandelt werden? Wir lesen es im Wort. Wir sprechen mit ihm. Man nennt es Beten. Wir hören auf ihn, auf die Führung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist zeugt immer von Jesus, immer. Der macht nichts Eigenes. Er gibt uns die Gedanken Gottes weiter und er weist immer auf Jesus hin. Und wir müssen dem nur folgen. Er will uns ja verändern. Wir müssen dem nur folgen. Wenn ich was in der Bibel lese, dann ist es ja dafür da, dass ich es tue. Das heißt, ich kann mich nicht hinsetzen, die Arme verschränken und sagen, ich habe ja alles, ich tue jetzt gar nichts mehr. Unser Denken muss erneuert werden, steht im Neuen Testament. Erneuert eure Sinne. Das ist ein aktives, es ist etwas Aktives, was wir tun sollen. Das ist unsere Aufgabe, unser Denken erneuern zu lassen, aber eben auch mitwirken dabei. Wir sind nicht alleine gelassen. Der Heilige Geist hilft uns ja. Er ist unser Führer, unser Lehrer, unser Leiter. Er ist alles für uns. Was wir brauchen, wenn wir Weisheit brauchen, bitten wir ihn um Hilfe. Kein Stolz. Also bloß nicht mit Stolz kommen und sagen, ich habe ja alles, was ich brauche. Mir braucht keiner mehr zu helfen. Upsala, das ist schon mal der erste Stolperstein. Weil so geht's halt nicht. Wir haben alles, aber er will uns helfen, in das reinzukommen, was wir haben. Und mehr darin zu wachsen. Dass es sichtbar wird. Dass es für uns erlebbar wird. Wir sagen immer, wir haben keinen Mangel. Und dann leiden wir wieder, weil wir vielleicht irgendeinen Mangel haben. Nee, haben wir nicht. Wenn wir auf ihn fokussiert sind, haben wir keinen Mangel. Es ist unser Fokus. Weißt du, ich bin jetzt die Tage, bin ich durch ein Schönbuch gefahren und ich habe ja ständig diese Engel um mich rum beim Autofahren. Ich finde das so stark. Da kommen und, also hinter mir war noch eine andere Frau in einem Auto und dann kommen uns einige Autos entgegen und irgendwo aus der Reihe schert einer aus und fährt mindestens die Hälfte auf meine Fahrspur. Einfach so. Der wollte nicht überholen. Ich habe mich hinterher gefragt, was wollte der? Wollte er mich rammen? Er fuhr, in letzter Sekunde fuhr ich an ihm vorbei. Ich hatte ein bisschen nach rechts gezogen und nichts ist passiert. Und ich gucke in den Rückspiegel und die Frau hinter mir, weit aufgerissene Augen, Hand vor dem Mund, ganz erschreckt. Aber weißt du, ich war total entspannt. Wir sind beschützt. Wir haben keinen Mangel. Wir vertrauen ihm, wir verlassen uns auf ihn. Weißt du, er hat gesagt in Jesaja 55, 11, kein Wort, das ich spreche, kehrt unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Sein Wort führt aus, was er diesem Wort aufgetragen hat. Er hat seinen Engeln befohlen, uns zu schützen. Wir sind neue Schöpfungen. Wir sind aus Jesus geboren. Wir sind neu. Wir sind wie Jesus in dieser Welt. Jesus hatte keinen Mangel. Der wurde attackiert. Ja, haben wir gerade gehört. Wollt ihr auch gehen? Viele haben ihn verlassen. Aber weißt du, Jesus wusste, wer er war. Der ist nicht den Menschen hinterhergerannt und hat gebettelt, bleib doch bitte bei mir. Er wusste, wer er war. Er wusste, was er bringt. Wir wissen, wer wir sind in Christus. Wir wissen, was wir den Menschen bringen. Wir müssen ihnen nicht hinterherrennen. Wir sollten mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Wir sollten gucken, wo hat jemand Mangel, wo hat jemand Not, der noch Jesus noch nicht kennt. Und wir sollten mit ihm sprechen, für ihn beten, mit ihm beten, haben wir auch schon gehört. Aber uns nicht verbiegen lassen in dem, wer wir sind. Weißt du, wir haben die Autorität Jesu bekommen. Er hat uns seine Autorität gegeben. Habe ich jetzt gerade die Tage eine Predigt gehört im Internet. Sehr gut. Die Predigt. Und der Prediger hat gesagt, weißt du, Gott hat den Menschen bei der Schöpfung die Autorität gegeben und hat gesagt, macht euch die Erde untertan und herrscht über die Erde und über die Geschöpfe dieser Erde, Fische und solche Sachen. Aber wir haben keine Autorität, über Menschen zu herrschen. Die Menschen müssen sich entscheiden. Jeder hat einen freien Willen bekommen. Gott will, dass wir uns entscheiden. Nicht, dass wir irgendwann mal sagen, ich wollte ja eigentlich überhaupt nicht in den Himmel. Du hast mich ja praktisch gezwungen. Nee, wir haben die freie Entscheidung. Wenn wir sagen, nee, das will ich nicht, das ist mir zu langweilig da oben. Naja, okay, dann haben wir keine Ahnung. Sonst würden wir das ja nicht sagen. Aber wir haben die freie Entscheidung. Und wir haben nicht das Recht, über Menschen zu herrschen. In Autorität. Das wäre charismatische Hexerei. Damit haben wir nichts zu tun. Jeder Mensch muss sich und darf sich entscheiden. Weißt du, und manchmal werden wir überführt, weil wir irgendwas denken oder so, was uns in Sinn gekommen ist, wo der Heilige Geist dann sagt, du pass mal auf, das ist nicht ganz in Ordnung. Ja, dann tun wir Buße, kehren um, bitten um Vergebung und gehen weiter. Ja, und wir nehmen unsere Autorität ein. Wir beten für Menschen. Wir legen ihnen die Hände auf. Wir sprechen ihnen die Heilung zu in Jesu Namen. Weil es fließt durch uns. Wir lassen uns in seinen Charakter, in sein Ebenbild verwandeln. Immer mehr, immer tiefer, weil das wollen wir. Wir sehen in den Spiegel Jesus und sagen, so will ich werden, so will ich sein. Und das ist ein Prozess. Aber wir sind alle dabei, wir sind alle drin. Und wir gehen in diesem Prozess und immer weiter. Also ich denke, uns kann auch nichts mehr aufhalten in unserem Inneren. Dass irgendwelche Gedanken kommen und sagen, nee, das will ich nicht, für heute habe ich genug oder jetzt habe ich genug. Man kann vielleicht sagen, okay, mehr will ich nicht. Naja, dann lässt Gott einen da, wo man ist. Aber ich will viel mehr, wir wollen doch alle viel mehr. Er hat doch viel mehr zu geben. Weißt du, wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle noch nicht ganz am Ziel angekommen. In der Verwandlung, in der Nachfolge. Wir sind alle auf dem Weg. Und das ist auch das Wunderbare, finde ich. Weil ich muss gar nicht so bleiben, wie ich jetzt bin. Ich kann mich immer noch mehr verändern lassen. Ich finde das stark, ich finde das super. Weißt du, ich habe doch keine Ahnung, was er noch mit mir vorhat. Ich habe noch viele Wünsche und ich habe auch Zusagen von ihm bekommen, die auch noch alle offen sind oder zum Teil offen sind. Das will ich noch haben. Das will ich noch erleben. So will ich noch gehen. Ich gebe mich nicht mehr zufrieden mit dem, was jetzt ist. Da ist noch viel mehr. Er hat die Fülle. Er hat die Fülle. Und das will er uns geben. Oh, es ist so herrlich. Weißt du, im Psalm 138, Vers 8 steht, Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Ich denke, das wollen wir alle. Amen. Gott hat es geschafft, weißt du, Gott hat es geschafft. Er hat es geschafft mit dir und er schafft es immer noch mit dir. Er schafft es mit dir. Ja, hast du da Zweifel dran, dass Gott es mit dir schafft? Ich habe da keinen Zweifel mehr. Ich habe manchmal gedacht, ja, schafft das oder schafft das nicht? Aber mittlerweile bin ich ziemlich überzeugt, dass es schafft. Manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ne? Da denkst du, oh, schon wieder das und jenes und dieses. Und ich dachte, ich hätte es schon weg oder er hätte es schon weg. Aber er schafft es, Stück für Stück kommt zum Vorschein. Ja? Stück für Stück kommst du zum Vorschein. Bei meiner Chefin hängt ein Spruch an der Wand, den habe ich heute das erste Mal gelesen. Das ist so eine verschnörkelte Schrift. Ich bin immer nicht drauf schlau geworden, aber jetzt habe ich es entziffert. Da steht, den Sorglosen gehört die Welt. Ich weiß nicht, wo der herkommt, der Spruch. Aber ich habe gedacht, ja genau, den Sorglosen gehört die Welt. Und weißt du, wir sind nicht sorglos im Sinne von verantwortungslos, aber wir machen uns keine Sorgen mehr, weil Gott es hat, geschafft hat. Weil er hier steht, ich habe es am Anfang vorgelesen, er ist ein Held, der rettet. Das ist seine Natur. Gott ist ein Held, der rettet. Ja? Und er hat jeden von uns auf der Linse. Ja? Jeden unter Beobachtung, also nicht im Sinne von Beobachtung, sondern im Sinne von, es wird jeden Tag besser mit dir, weißt du? Das ist unser Fokus, dein Fokus ist, es wird jeden Tag besser mit dir, ja? Und irgendwann kommst du auch zu der Erkenntnis, ja, wie Petrus, ja, wohin sollten wir gehen? Ja, es wird dir durchaus die Frage gestellt, möchtest du nicht woanders hingehen, ja? Die kommt öfters mal, also in meinem Leben kam sie schon ein paar Mal, ja? Und da denke ich, ich kann gar nicht woanders hingehen, weil Gott hat Worte ewigen Lebens für mich. Jesus hat das ewige Leben für mich. Er hat die Fülle für mich und ich will da mehr davon. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, euch allen geht es auch so. Das ist überhaupt keine Frage. Ich will alles von Jesus, dieses ganze Leben leben. Ja, weil ich bin da unersättlich. Ich bin da wirklich unersättlich, weil Gottes Leben ist gut. So ein Lobpreis da hier heute oder wie wir auch sonst haben, den könnte ich rund um die Uhr haben. Das wäre mir überhaupt nicht langweilig. Ja, es wäre mir gar nicht langweilig. Aber man muss Zeiten einhalten und deswegen muss man auch. aber das können ganze Tage, ne? Das ist, ich weiß auch nicht. Ja, wenn Gott da ist, das könnte ich den ganzen Tag haben. Ja, geht es euch auch? Also wenn Gott da ist, das könnte ich wirklich den ganzen Tag haben. Oder? Ja. Schön war's. Ja. Er macht unser Leben einfach gut, weißt du? Und ich will auch nichts anderes mehr. Und am Anfang haben wir gehört, wir sind im Tal der Entscheidung. Und es ist wirklich eine Entscheidung, übergebe ich Gott mein ganzes Leben. Er zwingt uns nicht dazu, er überfährt uns nicht. Er sagt, das ist das Angebot. Gib deine eigenen Sachen ab und lass mich übernehmen. Ja, das heißt ja nicht, dass du nichts mehr machst, sondern dass es Gott macht. Und ich habe gemerkt, aus seiner Kraft und aus seinem Leben ist alles sehr viel entspannter, lockerer. Leichter, schöner, ja, stressfreier, sorgenfreier. Und das ist gut. Und dein Körper dankt dir, deine Seele dankt dir. Ja, aber du musst die Entscheidung treffen, Herr, vertraue ich dir so weit, dass ich dir mein ganzes Leben geben will. Weil die Bekehrung ist ja, denke ich mal, also das kam ja mal vor ein paar Wochen, ist ja nur so der erste Schritt, ja, Herr, ich will gerettet sein, ja, das ist ja quasi die Bekehrung, aber da kommen die ganzen anderen Punkte. Oh, das Herr, das musst du übernehmen, den Bereich, Finanzen, von mir aus Gesundheit, alles, irgendwann kommt alles, ja, da kommen die kleinsten Kleinigkeiten, Herr, ich brauche dich hierfür auch, ja, nicht weil er es am besten kann und er übernimmt Schritt für Schritt unser Leben und das wird einfach gut und wir wollen ihn nicht verlassen, weil das ist klar, wir wollen ihn nicht verlassen, wir wollen ihm nachfolgen, ja, und mit ihm gehen und heute so im Lobpreis, diese, wo die Moni in diesen Sprachengesang war, dieser Herzschlag Gottes einfach, das habe ich so gespürt, das ist wirklich das, was er will uns wirklich durchfluten mit seinem Herzschlag und mit seinem Leben, ja, und da gibt es so ein bisschen Luft nach oben, ein bisschen Potenzial, aber das ist einfach die Entscheidung eigentlich für heute Abend, denke ich, ja, wie viel gebe ich dir von meinem Leben vielleicht, ja, oder gebe ich dir mein Leben ganz oder so, das muss jeder, wie die Mayong gesagt hat, für sich alleine entscheiden, ja. Und auch diese Retternatur ist einfach in der Luft und die will uns Gott auch geben, dieses Retterherz, dass wir es wirklich immer mehr aufs Herz kriechen, für andere Menschen da zu sein, für andere Menschen, ja, Worte des Lebens zu sprechen, Barmherzigkeit zu sprechen, Gnade zu sprechen und zu geben, einfach von Gottes Herz durch unser Herz in das Herz der Menschen einfach. Diese Retternatur, die willkommen einfach. Ich glaube, das ist heute da. Vielleicht können wir gerade nochmal aufstehen, wenn ihr das möchtet. Ja. Und vielleicht könnt ihr euch mit eins machen mit dem Gebet. Ich bete es vielleicht mal vor. Herr, du bist ein guter Gott, Herr. Ja, wir haben dich kennen und lieben gelernt. Ja, und wir wollen einfach, dass du immer mehr übernimmst in unserem Leben. Ja. Wir wollen dein Herz haben in unserem Leben. Wir wollen deine Natur haben in unserem Leben. Ja. Wir wollen dein Feuer haben in unserem Leben. Wir wollen dein Leben leben, Herr. Wir wollen uns dir ganz hingeben. Ja. Unser Herz gehört dir, Herr. Herr. Ja, übernimm uns ganz, Heiliger Geist, übernimm uns ganz. In Jesu Namen. Amen. Ja, danke, Vater, Herr. Ich danke dir für die ganze Versammlung, Herr. Und ich danke dir, dass du jeden Herzenswunsch erfüllst, Herr, dass wir deine Gegenwart immer mehr erleben, deine Natur immer besser kennenlernen und dein Leben immer mehr leben, Herr. Ja, wir wollen einfach dich, Herr, haben in unserem Leben. Amen.